mehr zu verlieren. Shit, bis ihr das hier fühlt, ich komm vorbei und bring für alle Whisky oder Bier. Mit mir wird alles andere gefährlich, egal, ich wehr mich nicht mal. Ich lerne nicht aus Erfahrung, weil wir gelernt haben, unserem Schwanz zu vertrauen und den ganzen anderen Shit niemandem anders zu vertrauen. Und wegen dem ganzen Shit um den Verstand zu sau. Ich seh nicht doppelt, ich seh nicht mal mehr die Hand vor Augen. Was bleibt, ist ein gebrochener Stolz und Filmriss, um zu merken, dass dein Leben kein Hollywood-Film ist. Ich will tausend Sachen sagen, doch mein Kopf ist leer. Was mir gestern noch wichtig war, zählt heute doch nicht mehr. Nicht mehr. Ich schmeiß mein Geld vom Fenster raus. Komm durch die Tür rein und das Fenster raus. Guck, es scheint ein schöner Tag zu werden. Heute ist ein schöner Tag zum Sterben. Schau, das Leben ist nicht fair. Ja, das weiß ich auch. Doch ich lass mich davon nicht finden, denn ich scheiße drauf. Ich hab die erste Flasche leer und mach die zweite auf. Doch ich sag mir, du musst stark sein, nicht aufgeben. Weiterlaufen, das ist unser Leben, yes. Es geht um hier und jetzt. Diesen Sound schickst Geld, Whisky, Coke, Bier und Sekt. Noch bin ich jung und was ich will, ist eine gute Zeit. Ich gebe einen Fick darauf, ob ich alt werde. Tut mir leid, was ihr wollt, ist ein Witz, über den keiner lacht. Ich zeig dir, wie man alles, was man hat, ausgibt in einer Nacht. Scheiß drauf, ob du peilst, was in den Worten steckt. Heute bin ich hier, doch vielleicht bin ich ja schon morgen weg. Und komm nie wieder heim, und komm nie wieder, nein. Glaub mir, so wie es jetzt ist, wird es wohl nie wieder sein. Was auch immer, wir machen einfach nur das Beste draus. Gehen rein, schenken ein, setzen an und exen aus. Es ist gut möglich, dass das hier Schicksal ist. Ich will nur, dass du diese Zeit hier einfach nicht vergisst. Schau, das Leben ist nicht fair. Ja, das weiß ich auch. Doch ich lass mich davon nicht finden, denn ich scheiße drauf. Ich hab die erste Flasche leer und mach die zweite auf. Doch ich sag mir, du musst stark sein, nicht aufgeben. Weiterlaufen. Wir sind alle nur für Sex oder Drogen hier. Fuck P1, ich hock vom Supermarkt mit Dosen Bier. Guck, das Leben fuckt dich ab, das ist ein Koma hier, wo jeder mit der Flasche in der Hand schon wie ein Toter wirkt. Ich fall die Faust, ich hab's im Grunde selber in der Hand. Ich bin der Grund dafür, wenn ich's nicht selber bin, wer dann? Doch ich benehm mich wie ein Punk, das ist der Preis, wenn man mit 15 so lang trinkt, bis man morgen nichts mehr weiß. Guck, ich weiß, es ist so leicht, sowas zurechtzurücken. Ich nehm die Flasche, um mir auch ein Stück vom Pech zu pflücken. Doch fuck it, Mann, nein, ich werd mich für den Dreck nicht bücken. Fühl nicht mehr wie früher mit Jack und Jim die Gedächtnislücken. Und das ist fuck, wenn ich mehr nicht bekomm, bleibt mir nichts, nichts, nur ein ehrlicher Song. Mach die Augen zu, der Lärm ist umsonst. Vielleicht geb ich meiner Leber, was mein Herz nicht bekommt. Schau, das Leben ist nicht fair. Ja, das weiß ich auch. Doch ich lass mich davon nicht finden, denn ich scheiße drauf. Ich hab die erste Flasche leer und mach die zweite auf. Doch ich sag mir, du musst stark sein, nicht aufgeben. Weiterlaufen.